Der Ohrenspitzer Monatsrückblick. Im Irak hat die amerikanische Armee den Abu Musab al-Sarkawi getötet, den Terrorist, den sie mehr als alle anderen gesucht hatte. Amerikanische Kampfflugzeuge haben das Versteck von Sarkawi seiner Terrorgruppe bombardiert und dabei neben dem Sarkawi auch 7 andere Terroristen getroffen. Der Sarkawi und seine Anhänger werden für Dutzende Anschläge im Irak verantwortlich gemacht, wo hunderte Menschen das Leben gekostet haben. Mit dem Tod von Sarkawi hat aber der blutige Terror im Irak nicht aufgehört. Nur schon eine Stunde nach der Bekanntgabe von seinem Tod sind in der Hauptstadt Bagdad mehr als 40 Menschen umgebracht worden. Zwischen Israel und den Palästinensern ist es in den letzten Monaten ruhiger gewesen als auch schon. Von Frieden zu reden wäre zwar falsch, weil die Gewalt nie aufgehört hat. Jetzt dreht sich die Gewaltspirale aber wieder schneller. Angefangen hat das damit, dass palästinensische Terroristen 2 israelische Soldaten getötet und einen entführt haben. Daraufhin ist die israelische Armee in Gazastreifen einmarschiert, das erste Mal seit dem letzten Herbst. Dann hat sich die Armee nämlich ganz aus dem Gazastreifen zurückgezogen gehabt. Die israelische Armee hat auch mehrere Minister von der palästinensischen Regierung verhaftet. All die Minister sind Mitglied von der Hamas, und die Hamas ist eine von den Organisationen, die am Angriff auf die israelischen Soldaten beteiligt war. Außerdem haben die israelische Kampfhelikopter mit Raketen den Sitz des palästinensischen Regierungschefs, Ismail Haniyeh, zerstört. Zum Zeitpunkt des Angriffs war aber niemand im Büro drin. Auch der Haniyeh ist Mitglied der Hamas. In der Schweiz. Doris Leuthard ist die Nachfolgerin von Joseph Theiss im Bundesrat. Sie ist die erste Frau aus dem Aargau in diesem Amt. Wie ihr Vorgänger ist auch sie bei der CVP. In der Schweiz gibt es so wenig Arbeitslose wie schon länger nicht mehr. Experten sagen, das liege daran, dass es mit der Schweizer Wirtschaft aufwärts geht. Die Arbeitslosenquote liegt im Moment bei 3,5%. Ende 2002 war sie das letzte Mal so tief gewesen. In Bainville im Freiamt hat die Polizei eine Grossveranstaltung von Neonazis aufgelöst. Die Neonazis haben eine Schür gemietet unter dem Vorwand, einen Geburtstag zu feiern. Wo die Polizei eine Kontrolle wollte machen, haben sich die Neonazis gegenüber den Polizisten aggressiv verhalten, teilt die Polizei mit. Wegen dem ist dann die Polizei mit einem Grossaufgebot zu Bainville eingefahren und hat die Veranstaltung aufgelöst. 35 Neonazis sind verzeigt worden, unter anderem wegen Gewalt und Drohung gegen Beamte. Der Organisator der Veranstaltung ist verhaftet worden. Unterdessen ist er aber wieder aus der Haft entlassen worden. Im Aargau wird das Frühenglisch an den Primarschulen schrittweise eingeführt. Das hat der Regierungsrat entschieden. Das Frühenglisch wird aber noch nicht an allen Primarschulen eingeführt, sondern zuerst in 46 Versuchsklassen. In diesen Versuchsklassen wird ab der 3. Klasse Englisch unterrichtet. Aufs Schuljahr 2008-2009 soll dann das Frühenglisch an allen Primarschulen im Kanton eingeführt werden.